Abschnitt 22 von Der feurige Bus von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Bald wird der Tod wie ein Gespiele stehen. Der Ahorn greift mit welken Armen schon in einen Himmel grauer Regenstreifen und färbt ihn auf den warmen Ton von Mohn. Den Himmel bangt, in den Verfall zu greifen, wo jedes Blatt schon einsam ist mit sich und haucht, oh, käm ein Wind, mich abzustreifen. Die Farben grell und abenteuerlich sind ihm erwünschte Maske, zu vertuschen den Mord des Lichts, das unbeweint verblich. Erst muß die Stadt sich hündisch kuschen im falschen Schein des Lampenschnees, eh Herbst und Leere niederbricht mit kalten Duschen und in den dunklen Spiegeln eines Sees die furchtversprengten Häuserzeilen mit Feuerrädern und durchtrommelten Cafés. Das Wasser wie Ertrinkende zerteilen, bald wird der Tod wie ein Gespiele stehen vor der erschrockenen Nacht und ewig weilen. Es ist von ihm nur das Gewand zu sehen, ein schwarzes, faltenreiches, und mit Händen zärtelnden streicht er so, als wäre nichts geschehen, das Haar zurück auf Stirn, die an kalten Wänden die Angst verkühlen vor dem fühlenden Zerfall und ihre Seelen in Gebeten schänden. Wie zwischen Felsen tönt der Widerhall von ihren Sprüchen in die kalten Munde, zurück als einer fremden Zunge Hall. Und langsam werden sie an dieser Stunde und ihrem umgestalteten Geschehen irr und suchen Weiber sich und gehen daran zugrunde. Aufschreckt sie erst der Scheiben rostiges Geklirr vom Schwung der Wagen, Dampf umfaucht, bis auf dem rosablumigen Geschirr der Herbst als Gott in braunem Mokka raucht und draußen greift mit schwarzen Hungerarmen der Ahorn in den blanken Schein und haucht. Erbarmen, o, Erbarmen. Ende von Bald wird der Tod wie ein Gespiele stehen. Aufgenommen von Margot.